Deutschlandfunk. Nachtradio. Heute wieder mit dem Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um ein Genre, das eine erste Blüte Ende der 60er, Anfang 70er Jahre erlebte, verbunden mit Namen wie zum Beispiel Nick Drake, Leonard Cohen, James Taylor, Joni Mitchell und vielen anderen. Solche Art Musik gibt es immer noch und vielleicht sogar, wenn der Eindruck nicht täuscht, wieder vermehrt in den vergangenen Jahren. Unsere Gleichung bis 3 Uhr heißt Gitarre plus Gesang gleich Lied. Unser Thema: neue Singer-Songwriter. She's gone, but when I wear it, she crosses my mind. And if the best is for the best, then the best is unkind. I realized Illinois was more than I could stand. They say working's best cause poverty is hell on a man. Now rattle as a river through the Mississippi. And if the best is for the best, then the best can be damned. I guess the best is to blame. Spent a few more as the Cairo crown. A heavyweight wrestler in the Midwest town. But I was lonesome for a girl who could pin me down. They say the best is for the best, but that's not what I found. Sweetheart, and I listen to my thirst. Don't spend time listening to other people's words. Sometimes I write, most times the reverse. You say the best is for the best, when the best for the worst. Once I knew a girl in the hard, hard times. She made me shirt out of fives and dimes. Now she's gone, but when I wear it, she crosses my mind. And if the best is for the best, then the best is unkind. Once I knew a girl in the hard, hard times. Once I knew a girl in the hard, hard. Diese erste Musik gab die Richtung an, worum es heute im Soundcheck geht. Lieder, oft einfache Lieder, gesungen zur akustischen Gitarre. Ab und zu sind auch andere Instrumente zu hören, so wie eben auch bei Josh Ritter. Das ist ein amerikanischer Sänger, Stückeschreiber, dessen Album The Animal Years im Frühjahr 2006 bei uns erschien. Das Stück hieß Best for the Best. Und wer damit etwas anfangen konnte, kommt bis 3 Uhr voll auf seine Kosten. Lied Nummer 2 von insgesamt 26 im Programm, Stay in the Shade, geschrieben und gesungen von José González, einem jungen Musiker aus Schweden mit argentinischen Wurzeln. Und natürlich spielt er auch selbst Gitarre und das ziemlich gut. José González. Unser Thema heute Singer-Songwriter. Im Englischen umfasst das Sänger und Sängerinnen. Und natürlich geht es auch in dieser Sendung um Männer und Frauen. Die englische Sprache ist manchmal eben faszinierend einfach und unkompliziert. He is a singer, er ist ein Sänger. She is a singer, sie ist eine Sängerin. Also die erste Sängerin und Stückeschreiberin natürlich, ihre eigenen Lieder, war nach José González eben Amy Millen aus Kanada. Wenn sie nicht solo unterwegs ist, singt sie auch bei den Stars und bei Broken Social Scene. Ihr Solo-Album-Debüt kam im letzten Sommer, Honey from the Tombs, daraus eben das Anfangsstück Losing You. Weiter mit Milena Song, so nennt sich eine in Berlin lebende Sängerin, Musikerin. Die Eltern kommen aus Norwegen und Slowenien und ihr Lied gleich ist das erste Beispiel dafür, dass Singer-Songwriter natürlich nicht zwingend Stimme plus akustische Gitarre pur sein müssen. Milena Song webt in ihre Stücke immer mehrstimmigen Gesang ein, dazu Geräusche oder Keyboards oder alte Rhythmusboxen, alles Mögliche. Nach einer EP erscheint Anfang Januar ihr Debütalbum Seven Sisters, heute schon daraus, weil es so schön passt, Something Else, von und mit Milena Song. Thank you. In diesem Soundcheck geht es um neue Singer-Songwriter, das heißt, es sind viele Namen im Programm, die bislang kaum bekannt sind, wie die letzten beiden. Milena Song aus ihrem Anfang Januar erscheinenden Album Seven Sisters. Und danach war es ein Matt Harding aus Großbritannien. Sein letztes Album, sein insgesamt drittes, heißt Expectation und kam erst vor gut 3 Monaten. Nicht alle Stücke darauf sind so sparsam akustisch instrumentiert wie eben das Coptic Street. Hinüber in die Vereinigten Staaten. Rocky Votolato. Der hat früher laut Info mal in einer Band mit Namen Waxwing gespielt. Ich kenne ihn erst seit seinem letzten, 4. Soloalbum Makers. Zu seiner akustischen Gitarre nimmt er meist mehrere Spuren mit seinem Gesang auf. Dazu kommen immer auch mal andere Instrumente, wie er zum Beispiel bei Where We Left Off. So heißt das Stück und nochmal der Name Rocky Votolato. There's a hotel in my memory. Flickering from the TV screen. Come lay down here with me. Hear mom and dad right outside. So we climbed up here so we can hide from everything. Making it real. Sein Name klingt wie ein Boxer mit Kontakten zur Mafia, Rocky Votolato. Er ist aber Musiker aus dem Nordwesten der USA, eben mit einem Lied aus seinem letzten Album Makers. Zu den schon etwas bekannteren neuen Sängern, Stückeschreibern gehört Safjan Stevens aus Detroit. Die ersten Alben seines angeblich geplanten Zyklus mit je einem Album zu allen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten sind erschienen. Ich tippe mal, das ganze Vorhaben mit über 50 Alben wird Stückwerk bleiben, aber es ließ sich erstmal gut. Also von diesem Safjan Stevens hier die akustische Version seines Liedes Chicago. Find it. Hintereinander Safjan Stevens und danach Munk Jonsson. Das sind Camilla Munk und Mugi Jonsson aus Dänemark. Vor wenigen Wochen erst erschien ihr zweites gemeinsames Album Count Your Blessings, daraus bei uns Last Wish. Und wie die meisten anderen heute auch, so ist auch das Album Soft Rock von Justin Elektra aus diesem Jahr. Das ist eine Australierin in Berlin mit vollem Namen Justin Carla Elektra Beatty. Ihr Debütalbum fand breite Zustimmung, die Fachpresse überschlug sich teilweise sogar mit Lob. Ich habe sie in meinen Sendungen auch öfter gespielt, heute im Singer-Songwriter-Soundcheck My Best Friend. Thank you. told him about the rivers and the dreams I had. Today I'm flying or a motorboat. I'd burn that house right down if I was old enough to vote. Diamonds are so soft, diamonds are so soft. Diamonds are a house right down if I was old enough to vote. Rides a pony real fast. Can't see him for the colors as he zooms straight past. Already told him, get that shoe repaired. But he don't care, Lewis is a wicked lad. Diamonds are so soft, diamonds are so soft. Diamonds are so soft, love. Diamonds are so soft. Diamonds falling from the sky upon the ground like drops of rain. Share your gain. Thank you. Justin Electra, eben Isobel Campbell, die spielte mal Cello und sang in der Glasgower Band Belle and Sebastian. Vor circa einem Jahr hatte sie auch ein gemeinsames Album mit dem US-Sänger Mark Lanegan, Ballad of the Broken Seas. Und vor einigen Wochen kam mit Milk White Sheets Campbells drittes Soloalbum, eine ziemlich leise, sparsame, folkig arrangierte Angelegenheit, eben daraus Are You Going to Leave Me? Time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they try to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper, gatekeeper. Hier ist wieder der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günther Jansen und bis 3 Uhr bleibt unser Thema Gitarre plus Gesang gleich Lied. Es geht um neue Singer-Songwriter und zu denen gehört auch die 1976 im kanadischen Calgary geborene Leslie Feist, die sich einfach nur Feist, oder wird sie Feist ausgesprochen, F-E-I-S-T, nennt. Vor 2 Jahren wurde sie schlagartig bekannt mit ihrem Album Let It Die. In den üblichen Jahresübersichten der Kritiker belegte es durchweg obere Plätze, wenn es um die Alben 2004 ging. Mit dem eben gehörten Gatekeeper begann nicht nur die zweite Soundcheck-Stunde, sondern auch eben dieses Album. Ich habe vor einigen Jahren an dieser Stelle mal eine Sendung über Nick Drake gemacht. Offenbar hat dieser englische Sänger, Stückeschreiber bis heute Ausstrahlung, Einfluss auf junge Musiker, die bei seinem Tod 1974 noch gar nicht geboren waren. Wer Nick Drakes Lieder kennt, wird wissen, was ich damit meine. Für die anderen ist es eine Empfehlung, diesen einzigartigen Singer-Songwriter für sich neu zu entdecken, gerade wenn einem die folgenden drei Stücke gefallen. Ich jedenfalls musste dabei an Nick Drake denken, vielleicht beim übernächsten noch mehr als jetzt zunächst bei Summer Song aus dem neuen dritten Album des schottischen Musikers James Yorkston. space in your room while the summer lasts. So count it on your fingers. If we got it wrong, it's 'cause the days have no numbers. If we leave tonight, then we'll leave it all behind. Drinking alphabetically, 'cause the beauty's gone all sore. Dripping pale of skin, well, there's bodies underneath the floor. So count it on your fingers. If we got it wrong, it's 'cause the days have no numbers. Then we leave it all behind. Dieser junge Mann ist für mich eine der Entdeckungen des Jahres, beziehungsweise sein Debütalbum The End of History. Er heißt Fionn Regan und kommt aus Dublin in Irland. Das Lied eben Abacus. Und wenn ich vorhin von Nick Drake gesprochen habe, wie er heute auch noch durchscheint, so trifft das auch auf die nächsten beiden zu, Carl Smith und Pete Cohen aus Australien, die sich zusammen Soda Stream nennen. Die allermeisten Stücke kommen mit einer akustischen Gitarre und Kontrabass aus. Hier bei Warm July kommt noch eine Violine dazu. Carl Smith ist der Sänger und Stückeschreiber bei Soda Stream und ihr aktuelles, insgesamt viertes Album heißt Reservation. It's already too late to bring you flowers. It's already too late to tie these ends. Now nothing is straight, and I'll spend these hours trying to break the weight of what's left behind. No warm July. I'll do what I can to make things easy. Yeah, I'll do what I can to take this weight. Now nothing is good and we're all uneasy and bound to hesitate and lose peace of mind. And warm July. When I found and create another, someone to take the weight and bring peace of mind and warm July. There will be another one who'll hover over you beneath the sun. Tomorrow, see the things that never come. Today, when you see me fly away without you, it's over, it's over. Nestled in your wings, my little one, whose special morning brings another sun. Tomorrow, that never come today. When you see me fly away without you, shadow all the things you know. Feathers fall around you and show it's over, it's over. Nach dem australischen Duo mit Namen Soda Stream eben der in Los Angeles geborene Singer, Songwriter Gus Black. In der Regel schreibt er seine Songs natürlich selbst, eben aber seine ziemlich originalgetreue, vor allen Dingen was die Stimme anging, Version von Neil Youngs Birds. Und gleich haben wir nach Nick Drake davor und jetzt Neil Young mit Bob Dylan einen weiteren großen Alten, der anklingt. Jedenfalls spätestens am Ende des Stückes gleich, wenn zur Mundharmonika gegriffen wird. Das Stück heißt Some Slender Rest und es ist mitenthalten auf dem zweiten Album der Two Gallons. So nennen sich Adam Stevens und Tyson Vogel aus San Francisco. Stevens ist der Liedermacher, Vogel spielt Schlagzeug. Manchmal klingen die beiden ein bisschen lauter und dann ein bisschen nach den White Stripes. Dann aber wieder folkiger wie hier. Das Ganze dauert fast 9 Minuten. Mama, go make my bed. Tuck in the absurd. These confessions are mine, but I'll not claim a word. This restless parade, guess I watched it go by. And through the cracks in my palm, seeing them all gone, some sequence of lies. Will she calls out alone with the pain in her voice? It's the wound of betrayal. It's the weapon of choice. Left her heart on display, though that she'll deny. Two tattoos of skin, one of ice, one of tin, for the days have gone by. But I ain't one to reminisce. But close my heart and clench my fist. Now the days swiftly pass, with a chest full of fear. Here the minutes are hours, but the moments are years. And old acquaintances pass in trios, in pairs. And if they stay or they go, one struggles to know, one struggles to care. But out beyond the ten tree wall, wind blows hard, the highway calls. And if you should pass, the James Hotel, please stop it. I never learned how to let go. But when you fear your own thoughts and you're sick of this life, when you're reckless of hand and trembling the night, and though your dolls prefer locks and your death prefers spoons, why wouldn't you wait one last laugh at fate? Forever's too soon. Death bell knells. Listen close, hear the toll tell. some slender rest. And please dismiss what I What the Toll Tells, so heißt das Album der Two Gallons. Ihr Some Slender Rest war das mit Abstand längste Stück heute im Programm. Zurück zur kleineren Form. Nina Kienert, Sängerin, Stückeschreiberin aus Stockholm. Ihr zweites Album Let There Be Love kam vor einem halben Jahr, auch hierzulande in die Plattenläden. Akustische Gitarre, Stimme und ein Bass, das reicht. Zum Beispiel hier. Not quite, Nina Kienert. Sometimes I see the half of it and not the whole. Sometimes I feel my mission is to lay you down, to unfold. And I try so hard to get there without a fight. I feel like the woman of the year, yeah, but not quite. Bet you tried all you could to give her what she needs. Now there's nothing left of you to follow where she leads. But if you wanna get back with her, 'cause you just might, I would understand, yeah, but not quite, not quite. This is not a breakup, I'm not telling you we're through. Cause we've done nothing else than what we're supposed to do. We all need someone to walk with through the night. that you were all worth it for me. And then no matter what you do, I will be this urge to go sailing, leaving the shore in a boat of wood, sailing, sailing on all alone. I will cast anchor a place where it's calm and stay for a while. Sit back and wonder how things are down under and smile. Not the urge to go somewhere else. Not the urge to blow away. Not the urge to travel far. But the urge for standing still. Imagine the fine weather, sun rays playing between kind waves, a jumping fish says hello, and the birds are singing. I will cast anchor a place where it's calm and stay for a while. And I'll sit back and wonder how things are down under and smile. Ein kleines, einfaches Lied, das durch die Produktion dann aber in eine andere Richtung umgeleitet wird. Bei den allermeisten Stücken dieser Sendung ist das ja nicht so. Da bleibt es bei Gitarre, Stimme, hin und wieder mit einigen anderen Instrumenten, aber Hanne Huckelberg aus Norwegen mag es offenbar gerne ein bisschen vertrackter, eben von ihr Cast Anchor. Und noch extremer, wenn man so will, treibt es Courtney Tidwell aus Nashville. Auch ihr Eyes Are at the Billions beginnt wie ein kleines Lied, driftet dann aber zeitweise in Richtung Sieger-Ros-Klanglandschaften. Courtney Tidwell, ihr Debütalbum heißt Don't Let the Stars Keep Us Tangled Up. Hier sind die ersten 3,5 Minuten daraus. Sailed the wild, wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man beneath the weeping willow tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to picture three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? And how can a man like me remain in the light? And if life is really as short as they say, then why is the night once was a young fool like you, afraid to do the things that I knew I had to do. So I played an escapade just like you. I played an escapade just like you. I sailed the wild, wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old, old man. He sat beneath the sapling tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of broken heart? Why is the night so long? And then the sun went down and he played for me this song. Zweimal USA nach Courtney Tidwell, eben Matt Ward aus Portland, Oregon, der sich einfach nur M. Ward nennt. Sein letztes Album Post-War ist auch erst seit einigen Monaten draußen. Das Lied eben hieß Chinese Translation, eingespielt mit seiner Band. Aber das kennen wir jetzt schon, haben wir schon öfter gehört im Laufe dieser Sendung, dass ein Singer-Songwriter nicht nur alleine zu seiner Gitarrenbegleitung singt, sondern dass auch anderes zu hören ist, andere Musiker, andere Instrumente oder auch er selbst mit anderen aufgenommenen Sachen im Studio. Und ein kleines Ensemble ist auch auf den Stücken auf The Letting Go zu hören, dem neuen Album von Will Oldham alias Bonnie Prince Billy, ebenfalls aus den Vereinigten Staaten. Hier singt er im Duett mit Dawn McCarthy, Big Friday. tidal wave hit and our house was in splinters. Thought you had took all you had to take, but you snuggled to me on the ground in the winter, and your breath smelled like honey in the frosty air. Bonnie Prince Billy, eben kurz vor Schluss noch Louise Rhodes aus England. Als Lou Rhodes kannten wir sie seit Mitte der 90er Jahre als Sängerin von Lamp. Das war im weitesten Sinne eine Art Trip-Hop-Projekt, jedenfalls ganz anders, viel technischer, elektronischer, rhythmusbetonter als ihr Debütalbum in diesem Jahr. Beloved One, das ist ein Singer-Songwriter-Album im alten Stil. Sie singt ihre eigenen Lieder zu eigener Gitarrenbegleitung, unterstützt wie eben zum Beispiel von Streichern. Das Stück hieß Save Me. Damit geht dieser Soundcheck zu Ende. Ganz bis zum Schluss noch ein bisschen José González Instrumental. Auch einer der neuen Singer-Songwriter, die heute unser Thema waren. Ich weiß, es gibt noch viel mehr. Das war halt meine Auswahl für diese zwei Sendestunden. Ich wünsche schöne Feiertage. Aus dem Studio in Köln verabschiedet sich Günther Jansen. Gute Nacht und bis bald. Deutschlandfunk.